Die Zeitungen, Rundfunksender, Nachrichtenagenturen und Internet-Homepages von Russland, Iran, Japan, Nepal, Großbritannien, Schweden, den USA, Brasilien, Nigeria und Südafrika berichteten kürzlich über das Memorandum des Außenministeriums der DVJK, in dem die verbrecherischen Taten der USA enthüllt wurden, die nach der großen nationalen Staatstrauer in der DVJK durch die unaufhörlichen größten Feindseligkeiten die Koreaner zur Verstärkung ihrer Atomstreitkräfte veranlassten.